dich, dass ihr alles wisst, wann ich morgens aufstehe oder wie ich piss. Eure sogenannte Notwendigkeit ist mir einerlei. Alles, was euch heilig ist, geht mir am Arsch vorbei. Niemals werde ich mitmarschieren in eurer Armee der Verlierer. Niemals werde ich mitmarschieren in eurem Lügenmarsch. Wessen Brot ich ist, dessen Lied ich sing, wird ihr bei mir vergessen. Nur eines sag ich deutlich, leck mich am Arsch. Ist ein Verbrechen, dass ich anders denk? Oder seid ihr neidisch, weil uns keiner lenkt? Dass wir einfach anders sind, als heute angesagt, gibt euch noch lange nicht das Recht, dass ihr uns plant. Niemals werden wir mitmarschieren in eure Armee der Verlierer. Niemals werden wir mitmarschieren in eurem Lügenmarsch. Wessen Brot ich ist, dessen Lied ich sing, könnt ihr bei mir vergessen. Nur eines sag ich deutlich, leck mich am Arsch. Mitmarschieren in eurer Armee der Verlierer. Niemals werde mitmarschieren in euren Lügenmarsch. Wessen Brot ich ist, wessen Lied ich sing, könnt ihr bei mir vergessen. Nur eines sag ich deutlich, leck mich am Arsch.